Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Ein Sommer, wie er früher einmal war, mit Hitze vom Frühling bis zum Winter, die Nächte schwül und heiß als Dauerqual. Die gute Fee nickt und zack, Sommer. Es ist der Mittwoch vor Fronleichnam gegen 22 Uhr. Ich bette mein Haupt auf der Matratze, möchte beim analogen TV einschlafen. Doch Lärm dringt durch das offene Fenster. Irgendwo nördlich produziert jemand wummernde Bässe, Geschrei, Gesang. Ich mutmaße zwei Straßen weiter, doch es klang nach einer großen Gruppe. Ob's das Neugebiet in Altenlinde ist? Aber warum so dermaßen laut? Ich schließe das Fenster, doch bei gemutetem TV ist immer noch was zu hören. Selbst bei eingeschaltetem Fernsehen gibt's Nebengeräusche. Wie laut muss es vor Ort sein? 120 dB, 130 dB und vor allen Dingen wo? Da dämmert es mir langsam. Las ich nicht neulich was vom Süttenbach Open Air? Ente auf, Süttenbach Open Air und Lindler eingetippt. Tatsächlich, es muss das Open-Air-Event in der Reitanlage Süttenbach sein. Luftlinie knapp 2 Kilometer entfernt und die Richtung stimmt. Tickets gab's beim E für über 5 Stunden Live-Musik mit Casala, Räuber, Bel Air, Chanterella. Und Tausende waren da. Also laut rundschau-online.de. Rund 2000 BesucherInnen, mit denen Casala, Zitat, das Dorf mit S feierte. Süttenbach, das Dorf mit S. Meine Fresse. Herzlich willkommen hier im Kellerstudio des Konservenradio Dosenhausen. Ihr hört Konserve Nummer 234, mein Name ist Andreas und seichte Audiounterhaltung ist Programm. Ja, das Dorf mit S gehört zum Dorf mit L, genauer der Gemeinde mit L, im Kreis mit O, im Bezirk mit K. Kannst du dir nicht ausdenken. Ist aber auch egal. In dieser Konserve fächle ich euch ein wenig Lokalkolorit aus der hiesigen Gemeinde in die Aura. Zum einen den eingangs erwähnten melancholisch-sentimentalen Lärm in Kölner Mundart, zum anderen das jährlich stattfindende Weinfest der Lindlerer Schützenbruderschaft. Doch hört selbst. Es ist Sonntag, der 22.06.2025. Wir steuern auf ein großes Schild vom Schützenverein Lindler e.V. zu. Herzlich willkommen. Denn heute ist Teil 2 des Weinfestes, des Bacchusfestes. Film- und Fotoaufnahmen während der Veranstaltung. Ihre Persönlichkeitsrechte und der Schutz Ihrer Daten sind uns wichtig. Wir weisen Sie deshalb darauf hin, dass bei dieser Veranstaltung Foto- und Filmaufnahmen gemacht werden. Diese können im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die Veranstaltung auf unseren Internetseiten, den Internetseiten unserer Kooperationspartner, auf Social-Media-Kanälen und in der regionalen Presse veröffentlicht werden, um über diese Veranstaltung öffentlichkeitswirksam zu informieren. Die Aufnahmen werden für eine Dauer von maximal 1 Jahr gespeichert, sollten sie nicht fotografiert werden wollen bzw. mit der Veröffentlichung der angefertigten Fotos nicht einverstanden sein, geben Sie bitte einem unserer Mitarbeiter einen Hinweis, zum Beispiel an der Anmeldung. Hinweis: Bei einer Veröffentlichung im Internet können die Aufnahmen jederzeit und weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über sogenannte Suchmaschinen aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden. Ja, das Bacchusfest. Pfand pro Weinglas 1 Bon. Gourmetwasser Medium 3 Bons. Kartenzahlung möglich. 1 Bon kostet 2,20. Kölsch-Cola-Limo-Wasser 1 Bon. Weiß- und Roséweine, alkoholfreier Sekt, Glas 0,2 Liter 3 Bons. Flasche 0,75 Liter 9 Bons. Rotweine, Glas 0,2 Liter 4 Bons. Und eine Flasche 0,75 11 Bons. Hinweis zu Foto- und Videoaufnahmen. Liebe Gäste unseres Weinfestes, für Zwecke der Berichterstattung und der Bewerbung unseres Vereins werden auf unserer heutigen Veranstaltung Foto- und oder Videoaufnahmen angefertigt, die auf unserer Homepage in sozialen Netzwerken oder vereinseigener Medien veröffentlicht werden. Die Information über die Aktivitäten unseres Vereins, unter anderem in Form solcher Aufnahmen, liegt in unserem berechtigten Interesse nach Artikel 6 Absatz 1 Lit.F DSGVO und erfüllt in Teilen auch öffentliche Interessen nach Artikel 6 Absatz 1 1. Lit E DSGVO. Sofern Sie es nicht wünschen, guten Morgen, dass von Ihnen Aufnahmen gemacht werden, so werden wir dies selbstverständlich respektieren. Dazu genügt ein kurzer Hinweis an den Fotografen. Müssen wir ja machen. Ja, ist doch nicht schlimm. Ja, für den einen oder anderen schon. Deswegen müssen wir drauf schreiben. Naja, ist schon verständlich. Manch einer will das nicht. Auch das ist verständlich. Auch das, natürlich. Ne? Für alles legitim. Ja, ne? So sehe ich das auch. Ciao. Einmal ein Foto von der Bühne, lass mich mal kurz. So, das ist jetzt der Chor oder was? Judith schon was? Ich weiß es doch nicht. Ah ja, und hier ist auch das schöne Zelt. Das könnte man auch noch eben das Zelt nach oben. Personen sind ja keine drauf. Das ist ja nicht mein Problem. So als Vereinsmitglied solltest du vielleicht wissen, wer dein König ist. Als was? Als Vereinsmitglied sollte ich wissen, wer mein König ist? Ich habe keinen König. Ich habe maximal eine Königin. So sieht's doch aus. Ja, der hat einen König an seiner Seite. Ja. Wenn ich einen getrunken habe, dann habe ich auch einen König an meiner Seite. Aber ja, so ist es. Moin. Ja, dann haben wir jetzt auch ein paar Bilder zu dem Weinfest. Hurra, hurra, das Weinfest ist da. Na, gestern Abend war es ja eher so eine, wie soll ich sagen? Ich wiederhole es einfach nochmal, weil klar, wir haben da ein paar Ausschnitte von gestern vom Fest selber. Aber dann haben wir ein bisschen Background-Atmosphäre. Aber letztendlich, es sollte starten um 18 Uhr, weil gestern von 18 bis 24 Uhr, heute von 11 bis 16 Uhr, meine ich, richtig? Oder war es 11 bis 17? Irgendwie so, ist ja egal. Ist ja immer Samstag, Sonntag und eine Imageveranstaltung für den Schützenverein. Nichtsdestotrotz, sollte um 18 Uhr stattfinden, irgendwie um 17 Uhr halte es nach uns Musik hoch. Also es gab ja auch eine Live-Musikveranstaltung. Möglicherweise, nachher habe ich nichts mehr gehört. Da war wohl Soundcheck und als wir nach einem kurzen Spaziergang gegen 18.30 Uhr dort aufschlugen, war schon quasi kein Platz mehr zu erhalten. Also alle Tische und Bänke waren besetzt. Natürlich waren da noch so die vereinzelt ein, zwei Plätze. Aber sich zu fremden Leuten zu setzen, das ist ja für mich immer so ein Problem. Und für die wahrscheinlich auch. Und so fanden wir, nachdem wir uns Bons gekauft hatten und ein Glas Wein, an einer Bank etwas abseits ein, also wir hatten noch einen Blick drauf und es ist so ein bisschen visuelles Spießrutenlaufen. Wenn du da durchgehst, alle Leute sitzen irgendwie auf den Bänken da an diesen Tischen, Bierbänke und bla und starren nur auf die Leute, die da zwischen ihnen durchgehen, wenn man sonst nichts hat, ne? Trinken und gaffen. Egal, auf jeden Fall alles besetzt, bis auf diese zwei Bänke in der Nähe. Wir saßen dann auf der einen, dann kamen aber direkt vier andere Leute, die sich auf die andere setzten, ist ja auch vollkommen legitim. Morgen, die sollten ja auch einen Platz haben. Und die warteten wohl auch noch auf wen. Und es gab so auch, wie ich das sah, zwei Lager. Nämlich einmal direkt vorm Schützenhaus, so die Fraktion ab, ja, ich sag einfach mal 35, mehrheitsmäßig, ne, bis Ende offen. Und vor der kleinen Turnhalle, da gab es dann auch noch mal Wein, Bier, Schnickschnack und auch ein paar Fressbuden. Die Jugendlichen, also bis 30 mutmaßlich mal so. Ansonsten, wie gesagt, um diese Zeit schon überfüllt. Und wenn man keinen Sitzplatz kriegt, ist das natürlich dann auch so ohne Tisch nicht ganz so schön. Deswegen haben wir uns nach dem Glas Wein, der übrigens sehr lecker war, es war ein spanischer Weißwein, lieblich, haben wir uns noch so eine Flasche geholt für auf dem Hauseweg. Die zwei Gläser, wie in einer anderen Konserve angekündigt, haben wir auch mitgenommen. Jetzt haben wir vier, aber dafür haben wir ja auch Bons bezahlt, ne? Also 2,20 für so ein Glas. Vollkommen in Ordnung. Ja, hier ist hier noch ein bisschen Sonne. Die andere Bank wäre mir fast lieber, aber... Das ist ein Kompromiss. Mhm. Ist mhm. Genau. So sieht's aus. Hallo. Hallo. Ja, nehmen wir gleich eine Flasche mit. Trinken dann zu Hause. Wir können ja dann auf dem Weg trinken. Hm? Das ist doch toll. Mit einer Flasche und zwei Gläsern auf dem Weg. Ja, warum auch nicht? Es ist Samstag, der 21.06.2025. Wir sind leicht angetüdelt. Wir haben schon jeder mindestens 0,1 lieblichen Weißwein getrunken. Und wir sind hier auf dem Weinfest der Schützenbruderschaft Lindlar. Lindlarer Bacchusfest. Genau, die Holde sagt Lindlarer Bacchusfest, der Wein löst ihr die Zunge, finde ich gut. Und ja, alle Bänke sind besetzt, alle Stehtische sind besetzt, die Leute stehen Schlange dort, wo es Bons und Wein gibt. Viele trinken auch Bier, es gibt auch Sekt und alkoholfreies Zeug. Und interessanterweise ist also richtig viel los. Das Wetter ist herrlich, mir schon wieder immer noch zu warm. 27 Grad, die Sonne brät. Wir sitzen so im Halbschatten. Ich öle trotzdem ganz ordentlich. Und ja, es ist viel los. Und wenn man durch die Menge geht, wird man angestarrt wie ein bunter Hund. Weil das ist es ja, ne? Trinken, sehen und gesehen werden. Das in grau-schwarz. Und das in grau-schwarz, ja. Ich bin hier trendy angezogen in einer mit einem schwarzen Polohemd und einer grauen, kurzen Hose von Engelbert Strauß. Viele laufen hier in Kleidern und in hübschen Sachen rum, aber hey, warum ich muss mich ja nicht verstellen hier, ne? Ja, und ich öle. Das ist es. Mhm. Das ist ganz neu, aber das ist auch nicht verstellt. Der Klaus Backhaus hat mal wieder einen rausgehauen. Also er hat seit langem mal wieder eine zweiminütige Testaufnahme gemacht und ja, man soll ja keine Euphorie haben, sagte aber dennoch, wir sind alle der Meinung, er ist jetzt wieder dran. Ja, oder weil ich jetzt sage, hey, er ist jetzt wieder dran, ist er eben nicht dran. Das wissen wir nicht, das könnte sein. Aber vielleicht podcastet er bald wieder, das wird lustig. Dann ist er auch wieder am Start. Ich meine, ja, er sagt ja, okay, wir merken ja alle, dass er noch da ist wegen dem Backoffice von Frank. Aber das könnte ja auch eine KI machen, ne? Haben wir jetzt neulich festgestellt in meiner letzten Konserve, dass KI ja sowas theoretisch auch kann. Andererseits, vielleicht war es ja gar nicht der Klaus. Nein, der Klaus, der hat eine eindeutige Art zu reden. Das kriegt eine KI so eben auch nicht hin. Das habe ich ja neulich auch festgestellt, weil was so eine KI so zusammenschreibt, oder das ist nicht nah am Original. Vielleicht bei so, das könnte ich mir fast vorstellen, es gibt ja diese YouTuberInnen, die immer wieder dieselben Sprüche und dann immer wieder dieses ha, und guck mal und haha und ich hab jetzt, ne, dieses. Gut, wenn man das dann einmal aufgenommen hat, das brauchst du nur aneinander schneiden, weil da ist ja dann keine Substanz in irgendeiner Form. Aber hier, naja, ich weiß es nicht. Was man hier gut aufnehmen kann, ist Background. Also wenn man sich hier so in die Nähe stellt und einfach mal nichts sagt, natürlich nicht Leute auf der Bank daneben hat, dann kann man dieses Gemurmel aufnehmen und dann hat man mit diesem ganzen Gemurmel irgendwann mal was, was man irgendwo hinterbauen kann, weißt du, hinterschneiden oder so. Muss ich mal gucken. Ja, ich bin gespannt. Was guckst du denn da? Was sagt denn Facebook zu diesem Fest? Gibt es schon Infos? Weil Lindlar hat ja eine gnadenlos große Facebook-Community. In welchem, ja, dann gib mir was Altes. Ich könnte ja was Altes vorlesen, was hier in... Es ist nichts vorzulesen, kannst du erzählen. Endsport. Ah, ja, was, ah, so Endsport. Mhm. Man hat also ein Bild reingestellt mit einem Stehtisch und ein paar leeren Bänken unter einem... Ist das eigentlich so eine Art Fallschirm? Ja, ne? Das ist, glaube ich, so ein Fallschirm. Den haben sie an einem Kran aufgehängt. Und, die Preise sind hier auch, ne, vom Bacchusfest. Ein Bon kostet 2,20. Und man bekommt ein, also wenn ich Glas sage, sind das immer 0,2 Liter. Und Weiß- und Roséweine alkoholfreies und, was ist das, Sekt, kosten Glas 3 Bons und eine Flasche 9. Und bei Rotwein ist ja teurer, ne? 4 Bons für das Glas und 11 Bons für die Flasche. Also man ist mit einer Flasche definitiv Flasche 0,75 immer besser dran. Ja, und für Kölsch, Cola, Limo, Wasser, 1 Bon. Man sollte da dann tatsächlich die Flasche nehmen. Blöd ist, wenn man natürlich nicht weiß, wie das alles so schmeckt. Ein Bon ist übrigens fürs Weinglas. Und was sagen Sie hier, Film- und Fotoaufnahmen während der Veranstaltung? Boah, das ist hier nicht hell. Kriegt man das heller? Das liegt wahrscheinlich an meiner Sonnenbrille. Also Film und Foto darf man hier wohl nicht. Ihre Persönlichkeitsrechte und der Schutz Ihrer Daten sind uns wichtig. Wir weisen Sie darauf hin, dass bei dieser Veranstaltung Foto- und Filmaufnahmen gemacht werden. Diese können im Zusammenhang mit der Berichterstattung, es ist so schade, dass man das nicht drehen kann, mit Kooperationspartnern, Social, schick mir doch mal dieses Bild bitte. Dann kann ich mir das groß machen. Es ist kompliziert. Ich habe ebenso nebenher einen Namen von einer Person gehört. Den habe ich seit meiner Grundschule nicht mehr gehört. Von einer Frau, die mit mir zusammen in die Grundschule gegangen ist. Ich habe aber jetzt nicht hingeguckt. Das war die, der ich den Finger zwischen den Tischen eingeklemmt habe. Ich kenne nur Leuchtlippe. Nee, das war nicht Grundschule. Leuchtlippe war Gymi. Ja. Das war, ich schneide das ja raus. Da oben fliegt der Milan, das ist toll. Wir hatten die Tische als U und innerhalb dieses Us standen dann links und rechts immer noch ein Tisch drangestellt, ne? So mit direktem Blick auf die Tafel. Und die Sabine saß quasi vor mir, also ich saß am U und die Sabine vor mir mit Blick auf die Tafel. Und ihr Tisch stand nicht ganz an unserem dran und die hatte immer die Finger zwischen die Tische getan. Und ich habe ihr immer gesagt, hör mal, das ist gefährlich. Wenn da mal der Tisch gegenknallt, das tut dem Finger weh. Und die hat das immer wieder gemacht. Und ich habe gedacht, irgendwann muss es doch mal lernen. Und wir waren ja so diese Leute, die mit den Stühlen gekippelt haben. Ne? Ich bin halt mit dem Stuhl so nach hinten gekippelt und dann bin ich wieder nach vorne gekippelt und habe mich dann am Tisch abgestützt. Da war sie dann am Schreien. Ja, so böse war ich. Und ja, hat sie nie wieder gemacht. Und das ist ein schmaler Grat, als Kind zu entscheiden, mit wie viel kann ich, ohne dass die sich die Knochen bricht. Ne? Hat ja Glück, ne? Hat das Kind davor geschnallt, aber er kann ja trinken, er ist ja nicht schwanger. Alles richtig gemacht. Sowohl als auch. Außer er ist alleinerziehender Vater. Dann kann er trotzdem nicht stillen. Nee, aber dann ist trotzdem kacke. Obwohl, ich bin schon froh, dass ich sowas nicht trage. Ja gut, ich meine, ich trage das halt alles ohne Gurt, ne? Also das Gewicht da, das habe ich da mit Sicherheit auch. 3,5 Kilo, die da dran sind, das ist ja nichts. Mit viel mit der Tasche. Wie ein Würmchen an, da ist ja nichts dran. Ja. Und diesen Kinderwagen da schon? Diesen Kinderwagen. Gestern kam eine bei uns oben die Straße lang mit dem Kinderwagen. Natürlich auf der Straße und nicht auf dem Bürgersteig. Und da sind jetzt diese Container, weil sie ja Glasfaser machen. Und dann habe ich mich dann doch beeilt, also jetzt nicht an ihr vorbeigerast oder so, aber doch beeilt, bevor sie jetzt neben den Container fährt mit ihrem Kinderwagen, dass ich da noch durchkomme, ne, zum Getränke holen. Hat auch noch gut geklappt, aber ja, sie hatte dann auch so einen Doppelwagen, ne? Also die hatte auch Zwillinge dabei. Und so mein erster Gedanke war Kaiserschnitt. Niemand, der Zwillinge rausdrückt, hat noch so eine schmale Hüfte. Also das sah nicht so aus, als hätte da irgendwas da was aufgeweitet. Das war alles oberflächlich. Was soll ich denn dazu sagen? Das ist weniger als Hotpants. Mann, Mann, Mann. Ich wusste gar nicht, dass es Tanga-Hosen gibt. Leute, Lindler Weinfest, ihr verpasst was. Ich sag es euch. Sehen und gesehen werden. Der Knab ist schon fertig. Schon länger. Dann hättest du ja schon was holen können. Jetzt haben wir für diese zwei Gläser plus Inhalt 8 Bons. Das sind, wow. Billig ist ja anders, ne? Aber lecker. Ja, nee, wir holen uns besser eine Flasche. Eine Flasche ist ja ein Drittel des Preises ungefähr, ne? Du hast 150 Spielspaß geschenkt. Sonst hast du 600 für den Preis und also in der Flasche hast du 750. Tja, Weinfest. Ja, was machen wir, Schatz? Okay. Wir holen uns jetzt eine Flasche und gehen an den Futterwagen vorbei und gucken, ob es da was Süßes gab. Und dann machen wir uns einen Hunger. Was Süßes? Wie was Süßes? Ja, da waren ja Würstchen vorne, aber ich weiß nicht, was da rechts an der Seite war. Mhm. Irgendwie, also so kräftiges. Also du meinst, wir sollen jetzt eine Flasche holen? Ich hab keinen Bock hier zu sitzen auf der Bank abseits, um mir das schön von Weitem anzugucken. Es ist niemand da, den man kennt, wenn man sich zusetzen könnte? Nee, es ist eigentlich so, wie ich es erwartet habe. Ja, wenn nicht alle so früh kommen würden, hätte man vielleicht einen Platz gefunden, mittendrin sitzen können. Das wäre auch anders. Dann wäre es auch warm. Aber dann müssen wir jetzt noch ein paar Bons holen, ne? Dann brauchen wir noch exakt 8, ne? Nee, doch 11. Ja, ich habe 8 bezahlt. Wenn wir so eine Flasche nehmen wollen, die kostet 9. Also du hast noch brauche ich 6. Richtig? Ja. 6. Nimmst du dann dieses Glas, damit ich die Hände frei habe? Dann muss ich mir aber das Ding hier mal eben hier reintun. Egal. Dann haben wir das quitt. Aber der ist lecker. Also ich brauche 6. 6 sind 12, 13 irgendwas, ne? Oder? 6 Stück sind 13, 20? 6 Bons? Ja. Bitte. 13, 20. Diesmal habe ich es, glaube ich, klein. Ja, läuft. Super, super. Danke. Lieben Dank. Danke. So, jetzt. Hallo. Hallo. Eine Flasche Nummer 6, bitte. Eine 6. Gläser haben wir. Ja, 9 Stück. Danke. Juhu. Ah, doch zu kurz. Hi, Pablo. Servus. Knittermann. Hat keiner ein Kügelbrett gehabt? Hier. Ich habe schon eine Flasche drin. Es ist ja, es wir haben ein bisschen. Eins. Wir haben. Was trinkst du? Wir haben erst so einen Rosé, einen halbtrockenen, und jetzt haben wir eigentlich bestellt einen halbtrockenen Weißwein, haben den lieblichen bekommen. Ah, die Nummer 6? Ist in Ordnung. Ja, wir wollten die 5 haben und haben, ja, die haben wir. Die 6, ja, die ist super. Der ist gut. Ist in Ordnung, aber ich trinke lieber trockenen, halbtrockenen. Ja, habe ich früher auch, aber wenn dann irgendwann der... Also da habe ich die Wampe, wer tut es? Da gibt es Burger, verschiedene auch Pulled Pork Burger. Wir, ja, wir hatten ja eben gegessen, also wir haben ja eben gegrillt. Nee, süß ist nicht. Da gibt es Pizza. Nee, ich dachte an Krebs oder sowas. Nee, schade. Gab es letztes Jahr auch nicht. Ich hätte wissen müssen. Ich hätte mir doch noch ein Glas holen sollen. Noch eins? Ja. Ja, wir haben jetzt eine Flasche für zu Hause, aber so einen Weg bringen. Ach so. Wenn wir dir ein paar Cent geben, dann gibst du mir ein Glas ab. Ja, ich habe ja recht. Ich habe auch erstmal diese entspannten 25 Bons gekauft. Ja, das ist schön. Sind schon alle fast weg. Das kracht ein bisschen. Weil ich habe eben 6 Palien an ihn, aber ich weiß auch, wo sein Haus steht, deswegen ist das kein Problem. Ich kriege ja noch 5 Euro von dir. Ja, dann mach mir doch einmal mein Glas voll. War das deins? Ja, willst du was rein? Deins. Ich hatte noch was drin? Ja. Glaubst du im Ernst nicht? Das war so. Dann müssen wir die noch nicht aufmachen. Können wir uns ja teilen auf dem Weg hoch. Ja, wird schon. Achso, dann sind wir quitt, danke schön. Ja, toll. Ja. Ihr macht länger hier, oder? Ja, ich denke mal. Also Sarah ist gerade auf dem Weg. Okay. Ein paar von den Jungs aus der Stufe kommen noch. Kai kommt, Max und ein paar Arbeitskollegen kommen noch. Das wird, glaube ich, ganz lustig. Ja, wir kennen hier so gut. Wenn du schon eine Flasche drin hast, bin mit Sicherheit. Wir haben eben mal geguckt. Wir haben also groß nichts gefunden, was das man so kennt. Was hast du zu Hause abgeliefert? Warum warst du... Der hat nur einen Autoschlüssel hingelegt. Aber du hast die Tür aufgemacht. Ich habe meinen Autoschlüssel reingetan. Ich verliere. Jetzt schau, ich habe mein Portemonnaie gewechselt. Ich habe nur. Was? Bist du reingekommen? Wirklich? Ich habe die in die Hikes geworfen. Okay. Ah! Nee, ich habe nur so Gesundheitskarte und Karte dabei und sonst nichts. Und Organspendeausweis für die Fälle. Aber. Die Gesundheitskarte würde reichen, du brauchst kein Perso. Ja. Perso ist immer schlecht. Nee, aber Kreditkarte und alles habe ich zu. Du weißt ja, ne? Es gibt, du musst einen haben, aber es gibt keine Pflicht, ihn mitzunehmen. Ich habe den auch eben schon... gebraucht, weil dich einer frug? Nee, nee. Bist du älter als 16? Nee. Ich habe vorne, als ich Bons gekauft habe, meinte ich mit Karte. Er meinte, okay, und dann habe ich meinen Perso da drauf gehalten. Und er guckt mich an und war so... Hattest du schon eine Flasche? Funktioniert nicht. Nee, weil ich hatte früher, ich habe ja ein anderes Portemonnaie. Das ist ja nur jetzt für heute, habe ich das wieder ins Leben geholt. Und ich hatte sonst die immer da oben. Und dann habe ich halt einfach nur da oben rausgeholt aus Reflex so. Und ich lege so drauf und so, warum klappt's nicht? Mein Perso ist auch irgendwie größer als noch als eine normale Kreditkarte. Ja, bei mir nicht. Obwohl, weiß ich gar nicht. Nee, ich verwechsel da was. Ist es egal. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Naja, wie es halt so ist. Du hast jetzt auch alles in dem Format. Ich bin jetzt der Nachzügler mit dem... Naja, genau. Na dann. Dann machen wir uns jetzt nach Hause. mal ein bisschen Primetime gucken. Wenn es Skandale gibt, erzählst du dann. Ne? Ich schneide das dann rein, weil... Okay. Dann viel Spaß heute Abend. Dankeschön. Nee. Ich habe schon gegessen. Sicher. Mach gut. Ciao. Soweit zum Lindlarer Weinfest. Also offensichtlich sind die meisten Leute ja schon viel früher da gewesen. Aber dieser Wein, der knallt rein. Casa Camela, España, Makebu, Deep, Earthy, Get Vibrant Flowers and Concentrated Aromas. Lass uns betrunken über die Straße stolpern. Diese Ummenge Taschen für Männer, die sind auch trendy, ne? Ja, das war dann das diesjährige Weinfest. Jetzt, Sonntagmorgen um 21:45, ist es da noch relativ leer, was schön ist, denn so konnten wir das Zelt und die Bühne mal ohne Leute fotografieren. Lokalkolorit aus Lindlar, so ist es eben. Darüber wurde dann auch in der Oberbergischen Volkszeitung berichtet, die Schmetterlinge im Ausschank titulierte und das bewährte Konzept im Lindlarer Rosengarten beschrieb, wo hunderte Gäste mit den Schützen bis spät in die Nacht feierten. Ihr hört, in Lindlar ist richtig was los, aber wen wundert's, hat der Ort doch sein eigenes Heimatlied. Ich sing's mal nicht, aber es geht so. Refrain. O Lenkeln, Duming, Dörbchen, Kleen, ich han dich gehen, ich han dich gehen. O Lenkeln, Duming, Dörbchen, Kleen, ich han dich jo so gehen. Aus Lenkeln ist der schönste Ört, ob jodes wieder Welt. Und do drop geven ich ming Wört, dat et euch all gefällt, dat et euch all gefällt. De Hüser stond hi nit so strack, wie enem Dorp am Ring. De Straßen jontjet em zickzack, doch dat muss rat so singen. Doch dat muss rat so singen. De Wenk sing wies, de Pöste schwatz, de Finsterläden grön. Wann ich dat sinn, dann sät min Hetz, wat es aus Hüschen schön, wat es aus Hüschen schön. Kastanien und länge Böhm, da süht mir hier so viel, und Vögel höppen drinne röm, und driven da er spill, und driven da er spill. Und wer aus außen Dorp trock us, und wöhnt nu in der Stadt, der denkt noch Döckes an zu Hus, und senkt ob Lenkler platt, und senkt ob Lenkler platt. O Lenkeln, du mein Dörbchen kleen, ich han dich gehen, ich han dich gehen. O Lenkeln, du mein Dörbchen kleen, ich han dich jo so gehen. Melodie Walter Hammerschlag, Text Carola Lob, arrangiert von Berthold Blumberg. Also mit der Mucke, die ich ja jetzt nicht hab, die ich jetzt auch nicht nachspiel, weil da müsste ich erstmal in der Zeitung gucken, wie da die ganzen Noten auf diese Linien gemalt sind und das muss ich mir dann erstmal reintun. Ja, und für die, die das jetzt überhaupt nicht verstanden haben, denen das zu lokal koloriert ist, den übersetze ich das Ganze mal. Refrain. O Lindlar, du mein Dörfchen klein, ich hab dich gern, ich hab dich gern. O Lindlar, du mein Dörfchen klein, ich hab dich ja so gern. Unser Lindlar ist der schönste Ort auf Gottes weiter Welt. Und darauf geb ich euch mein Wort, dass es euch allen gefällt, dass es euch allen gefällt. Die Häuser stehen hier nicht so gerade wie in dem Dorf am Rhein. Die Straßen gehen etwas im Zickzack, doch das muss gerade so sein, doch das muss gerade so sein. Die Wände sind weiß, die Pfosten schwarz, die Fensterläden grün. Wenn ich das sehe, dann sagt mein Herz, was ist unser Häuschen schön, was ist unser Häuschen schön. Kastanien und Lindenbäume, die sieht man hier sehr viel, die sieht man hier sehr viel. Und Vögel hüpfen drin herum und treiben dort ihr Spiel, und treiben dort ihr Spiel. Und wer aus unserem Dorf ausgezogen ist und wohnt nun in der Stadt, der denkt noch öfter an zu Haus und singt auf Lindlerer Platt. Und singt auf Lindlerer Platt. O Lindler, du mein Dörfchen klein, ich hab dich gern, ich hab dich gern. O Lindler, du mein Dörfchen klein, ich hab dich ja so gern. Ja, so ist es. Wisst ihr Bescheid, warum ich hier so gerne wohne. Außer, da ist wieder dieser Lärm aus S bei L im Kreis O, mit dem geschäftstüchtige Reitstallbesitzende überlokale Aufmerksamkeit erregen. Oder das karnevalöse Festzelt auf dem gegenüberliegenden Hügelgrat. Oder der Treckertreff im Freilichtmuseum mit Dampf und so. Die älteren Hörenden erinnern sich. Der Schleppertreff eines geschäftstüchtigen Landwirts in H bei L im Kreis O ist da dezenter. Die Motoren schallen nicht so weit herüber und die Fahrenden knattern nicht im Nahbereich herum. In Summe also erträglich. Wohnen, wo andere Urlaub machen. Im Herzen von Oberberg. In diesem Rosengarten unterhalb der Schießanlage des Schützenvereins am Zugang zum Freizeitpark lag übrigens mal ein Geocache, der vor etwas über 10 Jahren dort gelegt wurde. Anlassbezogen von meiner Holden zu meinem 10-jährigen Dosensuchjubiläum. Damals TM als Gratulanten aus dem Norden, aus dem Süden, aus dem Westen und mutmaßlich auch aus dem Osten kamen. Grüße! Genug der persönlichen Sentimentalität. Kommen wir zu Sentimentalitäten anderer, über die neulich ebenfalls berichtet wurde. In der Stadt mit W gibt es eine, sofern man Topokarten glauben darf, stillgelegte Bahnstrecke, die ungeachtet dessen öfter mit Triebwagen und Zügen befahren wird. Die älteren Hörenden erinnern sich. Die Rede ist von der Wiehltalbahn und just da braut sich Unbill an, denn, wie ich der Oberbergischen Volkszeitung vom Mittwoch, den 25. Juni 2025 entnehmen konnte, in 3 Monaten droht die Stilllegung. Derzeitiger Betreiber hat Abgabe der Wiehltalbahn nun offiziell erklärt. Damit tickt die Uhr. Ja, also, die Zukunft der Wiehltalbahn ist ungewiss. Aber es gibt eine neue Entwicklung. Die Bonner Rhein-Sieg-Eisenbahn ist der Betreiber und die haben jetzt im Bundesanzeiger offiziell erklärt, dass sie die Strecke abgeben möchten. Wenn das Angebot also nicht von einem neuen Unternehmen angenommen wird, droht im September schon die Stilllegung. Also muss Bewegung in die Sache kommen. Die Frage ist, ob die in Braunschweig ansässige Lappwaldbahn Service GmbH die Sache übernimmt. Die hat nämlich den Oberbergern im Februar ein Konzept vorgelegt, in dem, das mit dem Förderkreis zur Rettung der Wiehltalbahn erörtert wurde. Die wollen also eine verstärkte Aufnahme eines Güterverkehrs und dann wollen die Fördermittel auftun und damit wollen sie den Aufwand für die Aufbereitung für einen Personennahverkehr mindern. Da wird dann gerechnet und gemacht, aber die Kommunen müssen trotzdem Zuschüsse geben und Wiehl ist die streckenmäßig wichtigste Anliegerkommune. Ja, und das hat man jetzt erstmal vertagt. Der jährliche Unterhaltungsaufwand für die Wiehltalstrecke beläuft sich auf 50.000 Euro und für die Instandhaltung seien in den nächsten Jahren bis zu 1 Million erforderlich. Dem steht natürlich keine adäquate Einnahme gegenüber, sagen die, außer dieser Nutzung der Infrastruktur an touristischem Saisonverkehr. Ich meine, das wissen wir ja. An bestimmten Tagen, da wird dann diese stillgelegte Strecke dann doch befahren und jeder, der da spazieren geht auf den Gleisen, der wird dann quasi fast überfahren, wenn er sich nicht vorher informiert. Das ist alles also so ein bisschen, aber hey, man darf da ja nicht sagen, weil ansonsten wird das echt bitter. Da verstehen die nämlich keinen Spaß, also die Leute, die das unterstützen. Das weiß man ja. So, und die RSE, also diese Rhein-Sieg-Eisenbahn, die will sich auf die Kernkompetenzen konzentrieren und die können die Strecke nicht wirtschaftlich betreiben. Das heißt, die Eisenbahninfrastruktur wie die Wiehltalstrecke kann nur mit erheblichem Investitionsaufwand wieder in Betrieb genommen werden und das lässt sich also mit der Ausrichtung nicht vereinbaren. Ja, eine fundierte Einschätzung können die auch nicht abgeben, das heißt, Da gibt es also unterschiedliche Perspektiven, die ja der Förderkreis zur Rettung der Wiehltalbahn verfolgt. Und die LWS, also diese Lappwaldbahn Service GmbH, verfolgt eher wirtschaftliche Interessen, während der Förderkreis zur Rettung der Wiehltalbahn eher ideelle Interessen verfolgt. Ja, deswegen braucht man jetzt belastbare Grundlagen, insbesondere Informationen über den technischen Zustand der Strecke, wie sie in Brückenbüchern festgehalten seien. Das müsste die RSE der LWS erstmal vorlegen und dann kann man abschätzen und entscheiden, was man da machen kann. Eine Stellungnahme der Lappwaldbahn gibt's also angeblich zum Stand der Zeitung, also 25. Juni, noch nicht. Ja, der Frank, der geht ja öfter spazieren und der hat ja auch gesagt, also die Gleise, die sind ja nicht unbedingt gerade. Und als ich mit dem mal da war, habe ich das auch gesehen. Also das mit der Million, ich kann das nicht auf die ganze Strecke abschätzen. Will ich auch gar nicht, weil das ist nicht meine Kompetenz. Ich kenne mich damit auch nicht aus. Aber die Ecken, die ich da gesehen habe, die sind da schon ziemlich auf deutschem Arsch. Und ich weiß auch nicht, ob die da den Kömpeltunnel befahren wollen und welchen Zustand der mittlerweile hat. Früher lag da mal ein Geocache drin und da gab es Diskussionen über die Fledermäuse und weiß der Geier. Aber hey, was weiß ich schon, ne? Das wird noch ein Thema, denke ich, in nächster Zeit. Das kann man mal beobachten. Ja, die Wiehltalbahn. Da bin ich echt mal gespannt, was da draus wird. Aber hey, kommen wir zu was anderem. Es ist Donnerstag, der 19.06.2025 und die Geräusche, die ältere Gehörschaft erinnert sich, sind bekannt. Ich laufe gerade über das Steinbruchgelände Richtung Steinhauer Pfad. Wir haben ja gedacht, hier ist es heute trocken, die letzten Tage war ja kein Regen, aber es ist hier streckenweise immer noch ein bisschen schlammig. Tja nun, wir haben ein super Kaiserwetter, mir schon fast zu warm. Es ist die letzte Urlaubswoche von zweien. Es war sehr arbeitsreich eigentlich nicht. Wir hatten aber viel zu tun wegen der netten alten Dame von nebenan und verschiedene andere Sachen, Arztbesuche, Besorgungen, Erledigungen. Ja, wir kamen kaum zur Ruhe. Dann kam, es ist das Update, kamen drei Menschen vorbei. Erst mal einer, dann zwei. Aber dazu hole ich mal aus. Im Jahr 2023, ich denke mal im Herbst, ich weiß gar nicht mehr so genau, wann sind wir denn damals zu diesem, wir wollten doch so ein Klappbett besorgen beim IKEA, ne? Und da habe ich noch telefoniert auf dem Weg. Ja. Wann war denn das ungefähr? Keine Herbst, Ahnung. Herbst, ne? Ja. Nach Oktober, also irgendwie Oktober, November. Da kam bei uns einer klingeln und meinte, ja, wie es denn so mit Glasfaser aussieht. Da habe ich gesagt, ja, prinzipiell nicht abgeneigt. Aber die sollen es mir mal irgendwie schicken oder ich mag ja diese Türgeschäfte nicht. Und als der mir dann sagte, ja, man könne das auch auf der Seite bestellen, habe ich dann gesagt, na gut, dann machen wir das. Und dann habe ich Glasfaser bestellt bei meinem Anbieter. Und man sagte mir, ja, das würde dann im Juni 24 passieren. Aber am selben Abend, wir mussten weg. Ich glaube, das war auch mit ein Grund, warum wir oder warum ich dem da nicht irgendwas mit dem Abschluss gemacht habe, weil wir hatten keine Zeit mehr. Da sind wir noch zum großen schwedischen Einkaufshaus gefahren, weil wir eigentlich was besorgen wollten. Und auf dem Weg habe ich dann nochmal beim Anbieter angerufen, bei so einer Hotline, und gefragt, wie es denn jetzt dann so ist. Und die hatten mir damals auch gesagt, ja, wenn du deine Infrastruktur nutzen willst, weiter nutzen willst, also einen Router ohne Glasfaser-Dingsi, dann brauchst du ein Modem. Schön. Aber die sagte dann, das wird aber vor Dezember nichts. Aha. Ja, dann kam Dezember 24, also weit über ein Jahr später, und nichts passierte. Januar, Februar, März, April, es passierte gar nichts. In Lindlar wurde dann schön Glasfaser ausgebaut. Ich habe auch mal auf die Planungsseite geguckt, aber unsere Straße, nö. Und plötzlich bekam ich vor ein paar Tagen eine E-Mail von meinem Anbieter, wo dann drin stand, ja, wir haben jetzt ja angefangen auszubauen und guck doch mal auf der Seite so und so, wie du das denn haben willst. Bin ich da auf diese Internetseite gegangen und das ist dann so eine Projektseite, wo man gucken kann. Ich bin ein bisschen außer Atem, es geht bergauf. Brungerst, ihr erinnert euch. Wo man gucken kann, wie weit dieses Projekt dann fortgeschritten ist und was man alles noch entscheiden muss. Und ich habe mir dann ja neulich, hatte ich nicht davon erzählt, ich glaube sogar ja, überlegt, wo wir dann eventuell das Kabel herlegen. Und zwei Tage später klingelt's. Da steht dann ein Herr in oranger Warnkleidung und offeriert uns, ja, wir wollen ja hier Glasfaser legen und wo soll das denn bei euch hin? Und da habe ich ihm das gezeigt und gefragt, wann sie denn kommen. Ja, nächste Woche, also diese Woche, sind wir noch auf der Rheinstraße, aber nächste Woche kommen wir dann. Also nächste Woche. Ich fahre mit meiner Holden, was eigentlich falsch ist, weil eigentlich fuhr meine Holde mit mir nach Oberhausen. Wir guckten uns eine Veranstaltung an. Der ältere Sohn war noch zu Hause. Und wir waren kurz wieder vor Lindler. Klingelt's Telefon. Hör mal, hier sind zwei Kollegen, die wollen Glasfaser verlegen. Was? Ja, die wollen Glasfaser verlegen. Ich denke, nächste Woche. Nö, jetzt. Ja, sag ich, beschäftige die mal 10 Minuten. Wir sind gleich da. Dann hat er denen ein Käffchen gegeben und Wasser rausgestellt. Konnten ihm kurze Pause machen. Und dann kamen wir nach Hause. Und siehe da. Ich konnte ihnen erklären, wo sie Kabel hinlegen sollen. Und tatsächlich hatten die sogar aus den 70ern, also nicht die, sondern der Herr, der zuerst da war, Pläne, wo unser Kabel lag. Das war genial, weil eigentlich gibt es nicht viel, wo mal was dokumentiert wurde damals. Aber ja, es ist so. So, kurzer Einschnitt. Ich gucke vom Brungerst Richtung Süttenbach. Ihr habt das eben ja schon kurz gehört. In Süttenbach gibt es ja diese Reitanlage, die wir auch schon mal öfter im Podcast erwähnt haben. Das ist hier so ein paar Häuserkaff, eigentlich in der Nähe von Lindlar. Zwischen Ommerborn und dem Brungerst kann man sagen, nee, ist gar nicht wahr. Zwischen Oberbreitenbach und dem Brungerst, aber man fährt da dran vorbei, wenn man von hier nach Ommerborn möchte, aus dem Sülztal rauf. Und da ist eine große Wiese, da stehen jetzt noch sehr viele Autos. Und gestern Nacht, ja, da war da dieses, oder was heißt gestern Nacht, gestern Abend, dieses Open-Air-Konzert. Als wir ins Bett gegangen sind, Fenster aufgelassen, weil wir wollten ja eigentlich, dass die Wohnung ein bisschen auskühlt, war es ein unsäglicher Lärm, der hinschallte. Und wir dachten, so zwei Straßen weiter hätte irgendjemand eine Party oder aus Bock die Mucke zu laut. Aber dafür war das Ambiente irgendwie komisch, weil das müsste eine größere Gruppe sein. Ja, wart aber nicht. Irgendwann habe ich mir dann gedacht, also ich bin nicht gucken gegangen, google mal, weil du hattest ja neulich was wegen Open Air in Süttenbach gelesen und das war's dann. Ja, 5 Stunden, ich habe es ja erzählt, egal. Ja, dann haben die Jungs in brachialer Hitze, also die zwei Herren, zurück zum Glasfaserausbau, die zwei Herren einen 40 cm tiefen, 20 cm breiten Graben aufgeworfen bei 27, 28 Grad im Schatten, die aber dummerweise in praller Sonne mit, ja, was sie anhatten und noch so einer orangen Weste drüber, obwohl die bei uns auf dem Grundstück ja niemand überfährt, aber ja, und das Glasfaserkabel verlegt, Loch in der Hauswand gebohrt, Kabel reingelegt, Graben zugeworfen und jetzt liegt da ein Glasfaserkabel. So, ich denke, nächste Woche wird die Straße aufgerissen und dann da das Kabel gelegt. Genau weiß man es nicht. Und dann irgendwann gibt es einen neuen Termin, wo dann einer kommt, der uns dieses Glasfasermodem oder den Anschluss im Haus montiert. Und ja, dann wird das irgendwann aufgelegt. Und ich bin guter Hoffnung, dass wir bis zum Jahresende dann Glasfaser haben. So sieht's aus. Meine größte Sorge war ja, dass eventuell das Kupferkabel beschädigt wird. Das ist aber nicht passiert. Wir haben immer noch DSL. Alles ist gut. Glasfaser. So, jetzt ist 10 Uhr. Hier im Wald ist immer noch Vogellärm. Schön, ne? Wir haben noch ein paar. Ja. Der einzige Nachteil, um nochmal auf Glasfaser zurückzukommen, die haben ja da ein Stück Wiese aufgegraben. Und dieses Stück Wiese, ich denke, war seit 1975, vielleicht auch 73. Ich weiß nicht genau, wann wir damals Telefon verlegt bekommen haben. Das letzte Mal offen. Danach war da nichts mehr. Also die haben da schon ziemlich ackern müssen. Und da wurde auch der eine oder andere größere Stein ausgegraben und Teile dieser Fundstücke, größere, kleinere Steine, liegen jetzt da noch in der Wiese, dummerweise neben der Einfahrt. Und bevor ich das nächste Mal Rasen mähe, muss ich da mit einer Steingabel durch und einer Harke vorher, um die Dinger abzusammeln, weil ansonsten schieße ich mir da Löcher in den Lack. Das wäre dann vielleicht nicht so prickelnd. So, wo gehen wir jetzt her? Dann wieder runter, nicht wieder den Berg hoch. Ja, dann wieder über den Steinbruch zurück. Ja, ja, genau, die reichen Telekom-Kunden. Haben wir jetzt auch gehört, als wir neulich nach Hause kamen. Ich hatte ja erzählt, die haben hier Glasfaser verlegt. Und dann triffst du welche und dann wird dir offeriert, ja, eigentlich kriegen aber nur die Leute, die beim Magenta-Tee sind, hier Glasfaser verlegt, alle anderen nicht. Und ich habe so, wieso, was? Da war doch diese grüne Glasfaser und die haben doch mit diesem O irgendwie kooperiert. Und andere dürften dann unter Umständen auch das Netz nutzen oder so. Man wolle die noch reinholen und dann erzählt einer. Aber das ist wie gesagt Erzählung, ne? Ja, nee, also die, die damit angefangen haben, die sind jetzt irgendwie insolvent. Und deswegen wird von den Kooperationspartnern, also die, die nicht beim Magenta-Tee sind, die kriegen jetzt kein Glasfaser erstmal, sondern es werden nur die Leute bedient, die beim Magenta-Tee einen Vertrag haben. Und dann bin ich heute in einem Laden, einem Telekommunikationsladen. Und da ist ein Kunde vor mir dran und der sagt auch, ja, was das denn losgeht, wieso und weshalb, er hätte doch die E-Mail bekommen. Und er hat seinen Namen gesagt und seine Hausanschlussnummer, er ist auch bei Magenta-Tee. Nee, sagt er da, also das ist doch da oben irgendwo, ne, so Ostecke oder so. Nee, also vor Oktober 26 wird da gar nicht verlegt. Ja, Dankeschön, dreht sich um und geht. Und ich so, Ja, wir haben halt Glück. Ich meine, okay, hier liegt ja die... ich nenne es einfach beim Namen, ist ja egal. Hier liegt die Telekom-Infrastruktur. An jedem Glasfaserkasten, da steht Telekom drauf. Insofern war ja damit zu rechnen, dass das nun wirklich kommt. Also ich fand es natürlich ein bisschen irritierend, aber hey. Das Wasserspiel im Gewürzrondell habe ich übrigens immer noch nicht gereinigt. Dafür überwucherte Efeu in Kürze wieder die Möwe, während am Fahnenmast die letzten Fäden der Flexdeck-Fahne der Holden winken. Ja, Flexdeck. Da haben viele Spieler viel Geld drin versenkt. Ungeachtet der fossilen Brennstoffe, die inflationär zur Flaggenjagd auf Autobahnen verbrannt wurden. Tja nun. Und mit dieser traurigen Erkenntnis endet Konservenradio Dosenhausen Konserve 234 vom 4.7.2025. Ich danke fürs Zuhören, bleib gesund und mir gewogen. Fast vergessen, neulich wurde mir noch das in die Timeline gespült. Microsofts KI-Stromhunger. US-Atomkraftwerk soll vorzeitig reaktiviert werden. Das Kernkraftwerk auf Three Mile Island könnte Microsofts KI-Rechenzentren früher mit Energie versorgen, als angenommen, meint Betreiber Constellation Energy. Im September 2024 unterzeichnete Microsoft einen 20-jährigen Stromabnahmevertrag mit dem US-Versorger Constellation Energy, der auf CO2-neutralen Strom aus Nuklearanlagen spezialisiert sei. Grund: wachsender Energiebedarf für eigene KI-Rechenzentren. Dazu sollte der stillgelegte 837 Megawatt Reaktor TMI Block 1 des Kraftwerks Three Mile Island bis 2028 wieder in Betrieb genommen werden. Jenes Kraftwerks, das 1979 weltweit traurige Berühmtheit durch den bislang schlimmsten Atomunfall in den USA erlangte, weil es in Reaktorblock 2 zu einer partiellen Kernschmelze kam. Während man den betroffenen Meiler in Harrisburg, Pennsylvania daraufhin dauerhaft stilllegte, blieb der als TMI Block 1 bekannte zweite Reaktor noch jahrzehntelang am Netz. Jetzt heißt das Ding übrigens Crane Clean Energy Center und soll schon in 2 Jahren, also 2027, wieder am Netz sein. Crane Clean Energy Center. Danny Crane. Würde es Danny Crane Clean Energy Center heißen, wäre mir alles klar, aber so... Ah, Da die Anlage bereits über 50 Jahre auf dem Buckel hat, müssen Turbine, Generator, Transformatoren sowie Kühl- und Steuerungssysteme eine umfassende Überholung erfahren, bevor wieder Strom erzeugt werden kann. Das und die notwendige Genehmigung soll aber wohl nur eine Formsache sein. Zudem Meta angeblich ebenfalls einen 20-jährigen Abnahmevertrag mit dem Energiekonzern aus Baltimore, Maryland unterzeichnete, um den Betrieb des 1,1 Gigawatt Kernkraftwerks Clinton Clean Energy Center in DeWitt County in Illinois auszuweiten. Meta setzt ebenfalls im großen Stil auf KI, da Training und Betrieb von KI-Software viel Aktivität in Rechenzentren benötigte und daher einen hohen Strombedarf hat. Amazon Web Service hat wohl ebenso stark in Atomkraft investiert, sprich 650 Millionen US-Dollar für den Erwerb einer Kernkraftanlage von Cumulus Data, die sich neben Talen Energies 2,5 Gigawatt Kernkraftwerk Susquehanna im Nordosten Pennsylvanias befindet. Talen wird die AWS-Rechenzentren, also Amazon Web Services, AWS-Rechenzentren in der Region wohl bis Ende 2042 mit bis zu 1,92 Gigawatt Netzstrom versorgen. So wollen Meta, Microsoft, AWS und auch Siemens und andere Atomkraft auf der Welt bis 2050 verdreifachen. Zwar ist die Endlagerung von Atommüll ungelöst und es bestehen Sicherheitsrisiken, aber hey, es geht immerhin um KI. Und was heißt ungelöst? Bis in die 80er wurde Atommüll erfolgreich in Weltmeere versenkt. Haben nicht neulich noch Forscher Hunderte im Nordatlantik gefunden? Glücklicherweise wurde die Entsorgung im Ozean 1993 untersagt, wo doch allein mindestens 200.000 Fässer im Nordatlantik vermutet werden. Aber wenn Tech-Konzerne in Amerika Kernkraft wollen und der zuständige Präsident das befürwortet, halte ich eine strahlende Zukunft für den Golf von Amerika nicht für abwegig. Zumal der ja gehörige Expertise im Ändern von Gesetzeslagen aufweist. Also der Präsident, nicht der Golf. Sofern ich nachrichtlich up-to-date bin und nichts missinterpretiere. Zumal der massive Ausbau der Kernenergie dazu beitragen soll, die Erderwärmung so weit wie möglich zu begrenzen und ein Ansteigen der globalen Temperaturen um mehr als 1,5 Grad zu verhindern. Super Idee. Also, wenn das noch nicht ist, mit den 1,5 Grad. Dumm nur, die anhaltende Hitze in der westlichen Mittelmeerregion und im Golf von Biscaya, also im Atlantik, zwang den staatlichen französischen Energieversorger EDF in Südfrankreich bereits Ende Juni 2025 dazu, die Stromproduktion in mehreren Atomkraftwerken zu drosseln. Ursache sind überhöhte Wassertemperaturen in den Flüssen, die zur Kühlung der Reaktoren benötigt werden. Tja, wer hätte das gedacht? Könnte es sein, dass wir da bereits ein bisschen zu spät dran sind? Egal. Zumindest wollen die Staaten, wer immer die sind, dafür sorgen, dass die AKWs verantwortungsvoll sowie im Einklang mit den höchsten Standards für Sicherheit, Nachhaltigkeit und der Nichtweiterverbreitung betrieben werden. Was ist denn Nichtweiterverbreitung? Keine Ahnung. Und dass die Entsorgung der Abfälle für lange Zeit geregelt wird. Also mutmaßlich, wenn man irgendwann weiß, wie. Und vor allem wo. Blöd nur, dass in mehreren Ländern immer noch, sagen wir mal, kognitive Normabweichler mit Hang zum Größenwahn am Start sind. Eine irritierende, gar besorgniserregende Vorstellung, da die erfahrungsgemäß keine Probleme damit haben, bestehende Kernkraftanlagen beschießen oder bombardieren zu lassen. Wobei sich in einem solchen Fall die Entsorgung erübrigte. Und nach Tschernobyl ginge in so ein strahlungsleckendes Kraftwerk mutmaßlich wohl auch niemand mehr blauäugig rein, um zu helfen. Aber ich mache mir da keinen Kopf. Ich will ja auch niemandem verbieten, weiterhin mittels stromhungriger KI lustige Blistersets oder Fake-Filmplakate mit falschen Schauspielern oder andere überlebenswichtige Dinge erzeugen zu können. Und vielleicht muss man die Abfälle gar nicht entsorgen oder entlagern, sondern kann die wiederverwerten. Urananreicherung soll ja je nach Land recht beliebt sein. Aber erstmal eins nach dem anderen. Zuerst Pyritmania ab Unabhängigkeitsfreitag, den 4.7.2025 in Panabora in Waldbröl. Arr! Dann mit der Bounty, sprich dem Schatz, ab nach PayPal und 1 Cent an esel-und-teddy.de spenden. Sofern noch nicht geschehen, sagt's der ganzen Crew. Jeder nur 1 Cent und nur 1 Cent. Klar soweit? Falls nicht, info@esel-und-teddy.de oder über Social Media. Anmerkung: Wer Takahaka enttäuscht und oder benachteiligt, wird mit Kielholen nicht unter 3 Meilen sowie 7 Streichen mit der neuen schwänzigen Katze bestraft. Miau. So, und jetzt der Rest.